migrations of people to new megacities, filling soaring skyscrapers and vast slums. Share prices continued to tumble. Lehman Brothers was forced to declare itself bankrupt. The largest single coin trials. The regulators, they had the power to do every case that I made when I was Secretary General. They just wanted to now metastasize it. The full Mosul was a political failure and a military failure. Iraq is a part of the war on terror. Syrians got sent for us. Their ambition to commit genocide against an ancient people. We must not be so frozen with fear. ISIS and Hamas are branches of the same poisonous tree. ISIL speaks for no religion. We will follow them to the gates of hell until they are brought to justice. The situation today is what Bin Laden could have only dreamed of. Because hell is where they will reside. Ich sehe statt jenes öden Bildes einer linienförmigen Weltgeschichte, das man nur aufrechterhält, wenn man vor der überwiegenden Menge der Tatsachen das Auge schließt, das Schauspiel einer Vielzahl mächtiger Kulturen, die mit urweltlicher Kraft aus dem Schoß einer mütterlichen Landschaft, an die jede von ihnen im Verlauf ihres ganzen Daseins streng gebunden ist, aufblühen, von denen jede ihrem Stoff, dem Menschentum, ihre eigene Form aufprägt, von denen jede ihre eigene Idee, ihre eigenen Leidenschaften, ihr eigenes Leben wollen, fühlen, ihren eigenen Tod hat. Untergang des Abendlandes, eine Spengler-Musik von Tom Peukert. Nach dem Originaltext von Oswald Spengler. Musik Zeitblom. Regie Leonhard Koppelmann. Liegen sich zwei Welten gegenüber. Hoffnungsschwer, trunken von Leid, dumpf ahnend die eine. Heiter und gesättigt, fein, welk und leicht, diese Verachtung, die andere. Speeding up your film. What you see is civilizations breaking out like forest fires in one pristine environment after another. After a civilization has arisen and sort of burned out the natural resources in that area, then it dies down and another fire breaks out somewhere else. Abendland. Der Versuch. Es soll der Versuch zum ersten Mal. Es handelt sich darum, das Schicksal einer Kultur. Dieses Schicksal. Logik der Geschichte. Metaphysische Struktur. Die großen Züge sozusagen. Stufen, die durchschritten werden müssen. Dieses Schicksal. Geschichte. Das vorauszubestimmen. Hier wird erstmals der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Wir Menschen der westeuropäischen Kultur sind mit unserem historischen Sinn eine Ausnahme, nicht die Regel. Weltgeschichte ist unser Weltbild, nicht das der Menschheit. Für den indischen und den antiken Menschen gab es kein Bild der werdenden Welt. Und vielleicht wird es, wenn die Zivilisation des Abendlandes einmal erloschen ist, nie wieder eine Kultur und also einen menschlichen Typus geben, für den Weltgeschichte eine so mächtige Form des Wachseins ist. In einer Ordnung, die keine Ausnahme erlaubt, ist es möglich, die Kultur selbst als Organismus, organische Begriffe, Altersstufen des einzelnen Menschen, Geburt, Jugend, Blütezeit, Verfall, lebendige Formen, Lebensdauer, Kultur als Organismus, Geschichte. Das vorauszubestimmen, dass außer der Notwendigkeit von Ursache und Wirkung im Leben die organische Notwendigkeit des Schicksals, Logik der Zeit, eine Tatsache ist. Fiscal stimulus we have ever seen. We are in the midst of a serious financial crisis. The federal government is responding with decisive action. Abendland. Kehren wir zur engeren Aufgabe zurück. Das Schicksal einer Kultur, der einzigen, die auf diesem Planeten heute in Vollendung begriffen ist, westeuropäisch-amerikanisch. Die Lage zunächst. Das engere Thema, die Gegenwart. Zeitraum von 2-3 Jahrhunderten. Eine Analyse. Morphologische Bestimmung des Untergangs. There's going to be anger in the streets. There's going to be anger at everybody involved in this. Die Gegenwart. Dass die Gegenwart also ein Durchgangsstadium darstellt, eine Kultur, westeuropäisch-amerikanisch, und ihr Schicksal, die Gegenwart in Hinsicht auf Form und Dauer, streng begrenzt. Ein Durchgangsstadium. Es gibt alternde Kulturen, so wie es alternde Eichen gibt. Uralte Eichen, tausendjährig. Niemand wird von einer tausendjährigen Eiche erwarten, sie werde noch einmal tausend Jahre dastehen. Geschichte, ein Schauspiel. Wie die Pflanzen sind wir. Wie die Pflanzen, jedes Detail der Oberfläche verschieden. Im inneren Drange, der den großen Organismus seiner Vollendung entgegentreibt, unbedingt gleich. Abendland. Hier wird erstmals der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Die noch nicht abgelaufenen Stadien vorauszubestimmen. Stufen, die durchschritten werden müssen. Innere Form. Natürliche Grenze. Lebensdauer. Schicksal eben. Das vorauszubestimmen. We're stuck in this trap for the last 200 years since the Industrial Revolution, where we think progress is more of the same. Like, we should make our machines better and get more machines. But we've been doing that for 200 years. Abendland. Die Gegenwart. Alle Fragen des Lebens sind zu Ende gedacht. Die Idee der Zivilisation ist formuliert. Ebenso sind Technik und Wirtschaft im Problemsinne fertig. Es beginnt das Festwerden der Form. Pulsschlag des Sich-Erfüllens. Es beginnt die mächtige Arbeit der Anwendung dieser Formen auf das gesamte Dasein der Erde. Eine beständige, leichte Bewegtheit der Oberfläche. Kleine Fragen und Lösungen der artistischen Art. Die Geschichte ist Schein geworden. Die Lösungen sind da, aber man ändert den Geschmack in der Art, sie auszusprechen. Es ist ein Ziel da, auf das alles zutreibt. Es beginnt das Festwerden der Form. Es beginnt der Anfang vom Untergang. Erst der Anfang, noch Jahrhunderte. Der Untergang im Umfang mehrerer Jahrhunderte. Davon der Anfang erst. Der Anfang vom Umfang des Untergangs. Especially now, is a crisis in conscience. A crisis that cannot anymore accept the old norms. Abendland. Formen eines extremen, von keiner kosmischen Macht mehr gehemmten und gebundenen Wachseins. Eine Zivilisation rein geistig, rein extensiv und gerade deshalb von einer solchen Gewalt. Allegro con brio. Tempo. Takt des Daseins. Der reine, unendliche Raum. Leidenschaftlicher Zug in die Ferne. Eine Zivilisation, deren Schauplatz heute die gesamte Erde geworden ist. Abendland. They're intelligent, they're deadly. Soon they'll be everywhere. Robots and living machines are breaking out of the laboratories and stepping into our lives. Will they help us? Mit dem vollen Pathos der dritten Dimension dringt faustische Technik auf die Natur ein. Gewaltsame Befragung der Natur mit Hebeln und Schrauben, Wille zur Herrschaft. Etwas Ähnliches besitzt keine andere Kultur. Abendländische Naturwissenschaft. Von Anfang an mathematisch, experimentell. Jede Theorie ist Arbeitshypothese. Im 13. Jahrhundert den Raum als Funktion des Lichtes betrachtet. 1289. Magnetismus experimentell begründet. Robert Gross-Test. Petrus Peregrinus. Roger Bacon. Die Kühnheit im Entdecken dynamischer Zusammenhänge geht immer weiter. Naturwissenschaftliche Erkenntnistheorie als Grundlage technischer Versuche. Praktische Mechanik. Kopernikanisches System. Der große Verstandesmythos von Masse und Energie. Ein Naturbild, das man gebrauchen kann. Idee der Maschine. Kleiner Kosmos, nur noch dem Willen des Menschen unterstellt. Entering a second machine age where instead of overcoming the limitations of our muscles like we did in the first machine age with the Industrial Revolution with steam power and electric power and the internal combustion engine, what we're doing here is overcoming the limitations of our individual minds. Hier wird erstmals der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Ich nenne das dem heutigen Westeuropäer geläufige Schema, in dem die hohen Kulturen ihre Bahnen um uns als den vermeintlichen Mittelpunkt allen Weltgeschehens ziehen, das ptolemäische System der Geschichte. Und ich betrachte es als die kopernikanische Entdeckung im Bereich der Historie, dass in diesem Buche ein System an seine Stelle tritt, in dem Antike und Abendland neben Indien, Babylon, China, Ägypten, der arabischen und mexikanischen Kultur, Einzelwelten des Werdens, die im Gesamtbilde der Geschichte ebenso schwer wiegen, die an Großartigkeit der seelischen Konzeption, an Gewalt des Aufstiegs die Antike vielfach übertreffen, eine in keiner Weise bevorzugte Stellung einnehmen. Traum vom Perpetuum mobile. Abendländische Naturwissenschaft. Alt wie der faustische Mensch selbst. Faustische Weltbetrachtung. Man täusche sich nicht. Das reine Schauen hätte des Experimentes nicht bedurft. Praktische Bedürfnisse als Maske eines tief innerlichen Zwanges. Das faustische Symbol. Die Maschine. Letzter Trieb. Perpetuum mobile. Prometheus-Gedanke. Die trunkene Seele überfliegt Raum und Zeit. Eine unnennbare Sehnsucht lockt in grenzenlose Ferne. Man möchte sich von der Erde lösen, die Bande des Körpers verlassen, im Unendlichen aufgehen, im Weltraum unter Sternen kreisen. Things are starting out to seem like improvements or progress. These things are very seductive. It seems like there's no downside to these. But when they reach a certain scale, they turn out to be dead ends. Abendländische Naturwissenschaft. Jede Kenntnis natürlicher Zusammenhänge sofort praktisch ausgebeutet. Dynamik. Unbegrenzter Raum. Ideal der Arbeit. Arbeitshypothese. Wille und Kraft. Ein Gedanke, man täusche sich nicht, der dem Menschen außerhalb der faustischen Kultur durchaus fern liegt. Fortschritt. Der Wille, ein Eiweißprozess. Anhaltender Zwang des naturgesetzlichen Denkens. Das Herrische und Ausschließende fehlt nicht. Gott, der große Maschinenmeister. Faustischer Materialismus. Die Welt als dynamisches System. Vollendung der technischen Weltanschauung. Herrschaft. Gott, der große Maschinenmeister. Von einem Jahrhundert zum anderen wird die Welt dem Perpetuum mobile ähnlicher, der Maschine immer ähnlicher. Umspinnen der Erde mit einem Gewebe feiner Kräfte. Wird die Welt immer geistiger, immer verschwiegener. Alles, was entscheidend ist, zieht sich ins Innere zurück. Die Räder, Walzen und Hebel reden nicht mehr. Kausalität, schweigend, unwiderstehlich, vom Menschen mit einer Art vorausschauender Allwissenheit in Bewegung gesetzt. Gewaltige Wirkungen, von deren Wesen nur wenige eine Ahnung haben. Ein Grad von Tätigkeit, unter dem die Erde bebt. Stampfende, zitternde, dröhnende Werke aus Stahl und Glas. Der Hand eines Kindes gehorchend. Die Maschine arbeitet und zwingt den Menschen zur Mitarbeit. We make a dying rather than a living. Dying meaning we do things that we hate. Doing things that actually really extinguish the very life force of who we are to bring home a paycheck because money has got more important. Abendland. Der freie Geist erscheint wie eine Flamme, ein mächtiges Verstehen wollen. Menschenkenner sein bedeutet auch jene menschlichen Organismen größten Stils, die ich Kulturen nenne, kennen. Ihre Miene, ihre Sprache, ihre Handlungen begreifen, wie man die eines einzelnen Menschen begreift. Is much older than the human species. Some of it goes back to bacteria, some of it goes back to worms, some of it originated in the first primates. Very little of it, however, changed in the last 50,000 years. And so most of what we do with hardware components that are much older than any of the problems. Intelligence. Die Fähigkeit zu angespanntestem Verstehen. Hemmungslose Zunahme der Bedürfnisse nach Kausalität. Meisterhafte Übung im Denken. Etwas Fleischloses, Mageres. Abendland. Das Dasein wurzelloser, das Wachsein angespannter. Das Empfinden und Verstehen immer mächtiger. Der Mensch wird Geist. Frei. Der freie Geist. Ein verhängnisvolles Wort. Der freie Geist erscheint wie eine Flamme, die prachtvoll aufsteigt. Der Glaube an ein letztes Etwas, das denkend sich erreichen lässt. Im tiefen Drang. Der freie Geist schreitet von schrankenlosem Verstandesoptimismus zur unbedingten Skepsis fort. Der Geist. Kausalität. Meisterhafte Übung im Denken. Der freie Geist übt Kritik, so lange, bis er das letzte und Feinste gefunden hat, die Form der Formen, sich selbst, also nichts. Nothing grows forever. There is a cycle of birth, growth, maturation, decline and death. Also nichts. Untergang. Erst der Anfang. Der Untergang im Umfang mehrerer Jahrhunderte. Davon der Anfang erst. Der Anfang vom Umfang des Untergangs. Hier wird erstmals der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Hier redet in Wirklichkeit die durch keine Skepsis gezügelte Eitelkeit des westeuropäischen Menschen. Hier verdankt man die uns längst zur Gewohnheit gewordene ungeheure optische Täuschung, wonach in der Ferne die Geschichte von Jahrtausenden, wie die Chinas und Ägyptens, episodenhaft zusammenschrumpft, während in der Nähe des eigenen Standorts, seit Luther und besonders seit Napoleon, die Jahrzehnte gespensterhaft anschwellen. Between the fall of the Roman Empire and Columbus sailing, it took 13 centuries to add 200 million people to the world's population. Now it takes only 3 years. Abendland. Die Kultur organischer Begriffe. Altersstufen des einzelnen Menschen. Geburt. Jugend. Blütezeit. Verfall. Lebendige Form. Es entsteht zuletzt das ungeheure Symbol und Behältnis des freien Geistes. Start. What is the great story of our times? Migration, the emptying of countryside, villages and small towns into the great cities, the tramp of billions of people, one of the biggest gambles the human race has taken. Mittelpunkt, in dem sich endlich der Gang der Geschichte vollkommen konzentriert. Weltstadt. Ihr Bild, großartige Schönheit, wie es sich erhaben in die Lichtwelt des menschlichen Auges zeichnet. Erhaben, prachtvoll, in Übermut sich dehnend. Todessymbolik. Endgültig geworden, entseeltes Material in formlosen Massen übergequollen. Hang zum Unendlichen. Die Stadt. Weltstadt. Am Ende des Lebenslaufes jeder großen Kultur. Weltstadt. Als Seele verstanden. Der Urtrieb, sich inmitten der fremden Welt aneinander zu drängen, sich der Nähe des anderen sinnlich zu versichern. Die Stadt. Als Seele verstanden. Mathematische, vollkommen landfremde Gebilde. Rein geistig. Freude am Zweckmäßigen. Zweckbauten, die sich in das verödende Land hineinfressen. Haufen von Mietskasernen. Durchsetzung einer weiten Landschaft mit Vororten und Villenkolonien. Ein mächtiges Netz von Verkehrsmitteln. Geregelter Schnellverkehr. Unser Hang zum Unendlichen. Dämonische Gebilde. Das Rad des Schicksals rollt dem Ende zu. These cities are complicated, fragile places. Sprawling, seething, noisy, polluted, crammed with 10 million, 15, sometimes even 30 million people. Constantly on the edge. Diese letzten Städte sind ganz Geist. Den ganzen Gehalt der Geschichte in sich aufgesogen, wie diese Städte zuletzt das Land überwinden. Hier wird erstmals der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Wie sie zuletzt das Land überwinden, wie sie zuletzt alles überwinden. Nun saugt die Riesenstadt das Land aus, unersättlich. Immer neue Ströme von Menschen fordernd und verschlingend. Wer einmal der sündhaften Schönheit dieses letzten Wunders aller Geschichte verfallen ist, der befreit sich nicht wieder. Der befreit sich nicht wieder. Das Heimweh nach der großen Stadt ist stärker vielleicht als jedes andere. Der Ekel vor dieser Herrlichkeit, das Müdesein vor diesem Leuchten, befreit nicht. Sie tragen die Stadt mit sich in ihre Berge und an das Meer. Sie haben das Land in sich verloren, ohne Widerspruch dem Stein und dem Geiste verfallen. Kein Elend, kein Zwang setzt die Anziehungskraft dieser Gebilde herab. Man stirbt lieber auf dem Straßenpflaster. Es liegt dem ein Kult zugrunde, ohne Zweifel. Aber es ist ein Parfum darüber gebreitet. Zivilisation. Äußerster und künstlichster Zustand. Every week, 1 million people flow into urban centers, into cities that aren't prepared for the torrent of surplus humanity. Pressure is building and spilling over. Zivilisation. Nichts als Spannung. Riesenhafte Weltstadt. Wachseinsverbindung von Intelligenzen. Die Stadt als Welt, neben der es keine andere geben soll. Reiner Geist. Denkendes Wachsein. Menschen der Gründe und Ursachen. Intellektuelle Nomaden. Mieter und Schlafgäste, die in diesem Häusermeer ein irrendes Dasein von Obdach zu Obdach führen. Wie die Jäger und Hirten der Vorzeit. Es gibt hier nur ein Vorwärts, kein Zurück. Der Weltstadtmensch. Weltstädtischer Gehirnmensch. Unfähig, auf einem anderen als auf diesem künstlichen Boden zu leben, von seiner eigenen Schöpfung in Besitz genommen, besessen, zu ihrem Geschöpf, ihrem ausführenden Organ gemacht. From overpopulation, which nobody really wants to talk about, because it cuts at things like religious beliefs and the freedom of the individual and the autonomy of the family and so forth, is something that we're going to. Abendland. Die Lebenshaltung wird künstlicher, feiner, verwickelter. Der Weltstadtmensch, weltstädtischer Gehirnmensch, empfindet als selbstverständlich, was eben noch wahnwitziger Luxus war. Aber dieses Selbstverständliche ist schwer zu erreichen und schwer zu behaupten. Das Arbeitsquantum wächst in ungeheuerlichem Maße. Intensität des Wirtschaftslebens. The Ice Age Hunter is still us. Those ancient hunters who thought that there would always be another herd of mammoth over the next hill shared the optimism of the stock trader that there's always going to be another big killing on the stock market. Weltwirtschaft. Fantastisch. Gefährlich. In ihrer Spannung vollkommen übertrieben. Ein zuletzt fast verzweifelter Aufstieg. Abendland. Nichts weniger als allgemein menschlich. Die Stadt als Geldmarkt. Ein Strom von Geldwerten beginnt den Güterstrom zu durchdringen, zu durchgeistigen und zu beherrschen. Ein Strom von Geldwerten. Der Händler wird vom Organ zum Herrn des Wirtschaftslebens. Ein Gewinn, der den zum Verbraucher wandernden Dingen unterwegs abgeluchst wird. Intellektuelle Beute. Die geschäftliche Auffassung durchdringt allmählich jede Art von Tätigkeit. Wer dieses Denken beherrscht, ist Meister des Geldes. Dieser Stil ergreift das Wachsein der gesamten Stadtbevölkerung. In der Theorie und auch in den Verfassungen ist man grundsätzlich frei. Im wirklichen Privatleben der Städte ist man unabhängig. Nur durch das Geld. We are currently living in a society in which money has become the objective. Das Geld. Die Erhabenheit des Geldes. Ein von der Wirklichkeit nicht länger begrenzter Kreis von Möglichkeiten. Es liegt kein Hindernis mehr vor. Es liegt kein Hindernis mehr vor. Das Geld. Ungeheures Symbol und Behältnis des freien Geistes. Geld ist zuletzt eine Form von geistiger Energie. Erst das Geld erhebt den Geist auf den Thron. Erst das Geld erstrebt die Mobilisierung aller Dinge. Das Geld dringt in das Denken selber ein. Hier wird erstmals der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Hier wird mit schrankenlosen Möglichkeiten, nie mit einem natürlichen Ende gerechnet. Und aus der Lage jedes Augenblicks heraus eine völlig naive Konstruktion der Fortsetzung entworfen. Immer neue Werte aus dem geschäftlich noch indifferenten Weltbestand abgezogen. Kontinente, Wasserkräfte, Kohlenlager. Geld als Funktion, als Kraft, dessen Wert in seiner Wirkung liegt. Gestaltungskraft. Die Welt wird nicht mehr erobert. Erobert wird, was als Beute daliegt. Die Erhabenheit des Geldes. Was als Beute ohnehin bereitwillig daliegt. It is the economic water in which we live our lives. We even call it currency. It flows around us, carries us in its wake, drowns those who are not careful. We spend our lives working for it, worrying about it, saving it, spending it, pinching it. It defines our social status. It compromises our morals. People are willing to fight, die, and kill for it. Das Geld. Naturgesetze in finanzielle Energie verwandelt. Organische Reserven der Erdrinde. Ein Kraftfeld von Geldspannungen liegt im Raum. Schicksale der Tier- und Pflanzenwelt. Fabelhafte Kräfte auf einen Punkt zusammengedrängt. Dieser fantastische Verkehr, der Erdteile kreuzt, mit schwimmenden Städten über Ozeane setzt, Gebirge durchbohrt, in unterirdischen Labyrinthen rast, von Straßen und Schienen sich endlich zum Flug in die Lüfte erhebt. Abendland. Die Stufe einer Kultur, auf welcher jede Idee zunächst in Geld umgedacht werden muss. Das Geld. Zunehmende Intensität. Keinerlei Wurzeln im Dasein. Es liegt keinerlei Hindernis vor. Das Geld. Jede Weltanschauung wird zur Geldfrage. Buddhismus. Stoizismus. Sozialismus. Alles wird zur Geldfrage. Faith in progress has become a kind of religious faith. A sort of fundamentalism, rather like the market fundamentalism that has just recently crashed and burned. The idea that you can let markets rip is a delusion, just as the idea that you can let technology rip. That has become a belief very similar to the religious delusions that caused some societies to crash and burn in the past. Untergang. Mangel an Halt. Das Dasein wurzelloser. Das Wachsein angespannter. Hier wird erstmals der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Wir können es nicht ändern, dass wir als Menschen des beginnenden Winters der vollen Zivilisation und nicht auf der Sonnenhöhe einer reifen Kultur zur Zeit des Phidias oder Mozart geboren sind. Es hängt alles davon ab, dass man sich diese Lage, dieses Schicksal klar macht. Und begreift, dass man sich darüber belügen, aber nicht hinwegsetzen kann. Wer sich dies nicht eingesteht, zählt unter den Menschen seiner Generation nicht mit. Er bleibt ein Narr, ein Scharlatan oder ein Pedant. If humans go extinct on this planet, I think what's gonna be our epitaph on our greatest day is one. Abendland. Nun geht aus der Tatsache endlich jene Erscheinung hervor ins helle Licht der Geschichte endlich, um dem ganzen Schauspiel ein Ende zu machen. Jene Tatsache im Stillen längst vorbereitet. Die Unfruchtbarkeit. Die Unfruchtbarkeit des zivilisierten Menschen. Eine durchaus metaphysische Wendung zum Tode. Der Mensch der Weltstädte. Weltstädtischer Gehirnmensch. Will nicht mehr leben als Typus. Als Einzelner wohl, aber nicht als Typus. Als Menge. Etwas, das sich nicht mit alltäglicher Kausalität, etwa physiologisch, begreifen ließe. In diesem Gesamtwesen erlischt die Furcht vorm Tode. Eine durchaus metaphysische Wendung. Eine große Wendung. Der Gedanke an das Aussterben der Familie hat seinen Schrecken verloren. Das Los, der Letzte zu sein, wird nicht mehr als Verhängnis empfunden. Die Wendung, große Wendung, tritt ein. Sobald im alltäglichen Denken einer hochkultivierten Bevölkerung sobald Gründe die Natur kennt keine Gründe Gründe für das Vorhandensein, sobald es im Denken einer hochkultivierten Bevölkerung Gründe für das Vorhandensein von Kindern gibt. Der Geburtenreichtum ursprünglicher Bevölkerungen ist Naturerscheinung, Trieb. Wo Gründe für Lebensfragen überhaupt ins Bewusstsein treten, ist das Leben fragwürdig geworden. Eine weise Beschränkung. Entsetzlichste Entvölkerung. Die zuerst mit der materiellen Not und bald überhaupt nicht mehr begründet wird. Eine weise Beschränkung der Geburtenzahl. Sie gehören sich selbst und sind unfruchtbar. Ethik für kinderarme Intelligenzen. Sie gehören sich selbst und sind frei. Frei. Statt Kinder haben sie seelische Konflikte. Die Ehe ist höhere geistige Gemeinschaft geworden. Die Wahl der Lebensgefährtin, der Kameradin, ist zum geistigen Problem geworden. Natur als Funktion der Kultur. Die bis zum Äußersten gesteigerte Intelligenz findet keine Gründe mehr. Sie sind frei. Das Imperium genießt den vollkommensten Frieden. Reich, hochgebildet, gut organisiert. Trotzdem schwindet die Bevölkerung rasch und in Masse dahin. Ungeheure Alimentationsstiftungen. Massenhafte Adoptionen. Verzweifelte Ehe- und Kindergesetzgebung. Trotzdem schwindet die Bevölkerung rasch und in Masse dahin. Die Pyramide von der Spitze herab abgebaut. Gewaltige Abnahme der Bevölkerung. Everything you look at life. Has cycles and so does demographics and so do countries and their development. Because countries, as they get more prosperous and more urban, people have fewer kids. So maybe the time of Western civilization has come and now we're going into Zivilisation. Äußerster und künstlichster Zustand. Ein Schritt zum Anorganischen hin, zum Leblosen hin. Ein ungeheurer Schritt zum Ende hin. Weltstadt. Weltstädtischer Gehirnmensch. Traditionslos. Intelligent. Unfruchtbar. Von großer Musik wird für uns nicht mehr die Rede sein. Die Möglichkeiten der Architektur sind erschöpft. Weltstädtischer Gehirnmensch, rücksichtslos, auf reale Erfolge haltend. Lieber einen Flugmotor konstruieren als noch ein Gedicht. If scientists can create a rabbit. That glows in the dark. Is this a good thing? If they can help the environment by mixing the genes of different species, would that be right? And if they can make a chicken that grows without feathers, is this going too far? Science has allowed us to unlock the secrets of life itself. So are we, as some believe, on the verge of a terrible nightmare, a world gone mad? Hier wird erstmals der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Zur Naturerkenntnis kann man erzogen werden. Der Geschichtskenner aber wird geboren. Er begreift und durchdringt die Menschen und Tatsachen mit einem Schlage, aus einem Gefühl heraus, dass man nicht lernt, dass jeder absichtlichen Einwirkung entzogen ist, das in seiner höchsten Kraft sich selten genug einstellt. Dichten und Geschichtsforschung sind verwandt. And our deeply interconnected world deliver prosperity to everyone. And that's basically the next big challenge, is making this interdependent world of ours on balance far more positive and negative. And the extent to which we succeed in doing that will determine whether the 21st century is either marred by terrorism of all kinds or whether it becomes the most peaceful and prosperous and interesting town the world's ever known. Abendland. Zurücktreten des kosmischen Taktes. Während die Spannungen des Wachseins immer gefährlicher werden. Der freie Geist. Kritische Kraft, die nicht mehr bestätigt, sondern prüft. Der freie Geist. Umgeben von Maschinentechnik. Hat der Natur ihr gefährlichstes Geheimnis, das Gesetz, abgelauscht. Der Geist will nun auch die Geschichte erobern. Technisch erobern, theoretisch und praktisch erobern. Zweckmäßigkeit, das große Wort. Historische Gesetze kausaler Natur. Wille zur Macht, auch im Ethischen. Aufklärung. Humanität. Frieden der Welt. Die Leidenschaft. Die eigene Moral. Zur allgemeinen Wahrheit zu erheben. Sie der Menschheit aufzuzwingen. Alles anders geartete umdeuten, überwinden, vernichten zu wollen. Der freie Geist, kritische Kraft. Der freie Geist erscheint wie eine Flamme, die prachtvoll aufsteigt und jäh in der Luft. Arguably, we are the most intellectual creature that ever walked on planet Earth. So how come then that this so intellectual being is destroying its only home? Because we only have the one home. Maybe one day people will be on Mars, but for the moment we've got planet Earth. And we are destroying, we are polluting, we are damaging the future of our own species, which is very counterproductive from an evolutionary perspective. Atheismus. A priorische Struktur eines Weltbewusstseins, weltstädtisches Wachsein, Verneinung, Verzicht. Atheismus. Ersatz des religiösen Mythos durch den kausalen. Atheismus. Richtig verstanden. Mit innerster Notwendigkeit am Ausgang dieser mächtigen Organismen ohne Zweifel der notwendige Ausdruck eines in sich vollendeten, in seinen religiösen Möglichkeiten erschöpften, dem anorganisch verfallenden Seelentums. Eine Seele, die ihre Möglichkeiten restlos verwirklicht hat. Eine Seele, wie sie zum Menschen der großen Städte gehört. Etwas unwiderruflich Verlorenes in den großen Städten. Unter den Gebildeten schmerzliche Empfindung. Der Weltstadtmensch mag noch so ernsthaft religiös sein wollen, er kann es nicht mehr. Er kann es nicht mehr. Der Gebildete der großen Stadt, der sich mechanisch aneignet, was seine Vorfahren, die Schöpfer einer Kultur, organisch erlebt haben. Er kann es nicht mehr. Selbsttäuschung. Atheismus. Der sich sehr wohl verträgt mit dem lebhaftesten und sehnsüchtigsten Bedürfnis, dem ehrlichsten Gebrauch des Wortes. Gott. Gott. Die Gewohnheit des Wortes, welche die wissenschaftlich gesehene Natur mythisch überfärbt. Hier wird erstmals der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Wer weiß es, dass zwischen der Differentialrechnung und dem dynastischen Staatsprinzip der Zeit Ludwigs des 14., zwischen der antiken Staatsform der Polis und der euklidischen Geometrie, zwischen der Raumperspektive der abendländischen Ölmalerei und der Überwindung des Raumes durch Bahnen, Fernsprecher und Fernwaffen, zwischen der kontrapunktischen Instrumentalmusik und dem wirtschaftlichen Kreditsystem, ein tiefer Zusammenhang der Form besteht. Selbst die nüchternsten Tatsachen der Politik nehmen aus dieser Perspektive betrachtet einen symbolischen und geradezu metaphysischen Charakter an. Und es geschieht hier vielleicht zum ersten Male, dass Dinge wie das ägyptische Verwaltungssystem, das antike Münzwesen, die analytische Geometrie, der Scheck, der Suezkanal, der chinesische Buchdruck, das preußische Heer und die römische Straßenbautechnik gleichmäßig als Symbole aufgefasst und als solche gedeutet werden. Little do you know that the leaders of our church have a secret, sinister pact to hide from the public the most terrible warning encrypted inside our holy Bible, the only prophecy that has remained obscured under thick veils. To this day, this prophecy will fulfill the act of God. Angst. Tierhaftes Urgefühl. Angst. Vor dem Vollendetsein, dem Richtungslosen. Es gibt eine tiefe, auch den Tieren bekannte Furcht vor dem mikrokosmischen Freisein im Raume, das sich vor einem Mikrokosmos ein Makrokosmos auftut, weit übermächtig. Ein Abgrund von fremdem, lichtüberstrahltem Sein. Angst, Urgefühl vor dem eigenen Wachsein. Sich alleine fühlen. Ist der erste Eindruck des täglichen Erwachens, das Einzelwesen im Gefühl seiner Schwäche. Faustische Seele. Der freie Geist. Ein Ich, im Unendlichen verloren, ganz und gar Kraft, aber in einer Unendlichkeit größerer Kräfte. Dunkle Ahnung, dass die Freiheit eine neue, tiefere Art von Abhängigkeit ist. I came up with the term progress trap to define human behaviors that sort of seem to be good things, seem to be to provide benefits in the short term, but which ultimately lead to disaster because they're unsustainable. Abendland, die Gegenwart. In Hinsicht auf Form und Dauer streng begrenzt, dass die Gegenwart also ein Durchgangsstadium darstellt. Eine Kultur und ihr Schicksal. Lebensdauer, organische Formen, reif, herangereift, Zivilisation, Weltstadt, das Geld. Die Erhabenheit des Geldes. Es liegt kein Hindernis mehr vor. Das Geld. In seinen Möglichkeiten nicht länger beschränkt. Volle Abstraktheit. Es dient nicht mehr. Es unterwirft das Geld. Keinerlei Wurzeln im Dasein. Mangel an Halt, durch den es zuletzt seinen Sinn und seine Macht wieder verliert. Durch den es zuletzt aus dem Denken wieder verschwindet. Schicksal eben. Abendland. Die Kraft, der Wille hat ein Ziel. Und wo es ein Ziel gibt, gibt es auch ein Ende. Es ist ein Ziel da, auf das alles zutreibt. Ein Dasein, das seine Bestimmung erfüllen will. Ein Tempo. Takt. Organische Dauer. Allegro con brio. Abendland. Gerade damit, auf eine Bahn gedrängt, auf der es keinen Stillstand und keinen Schritt zurück mehr geben wird. Gerade damit zum Sklaven ihrer Schöpfung geworden. Es bildet sich zuletzt ein starrer und dauerhafter Zustand heraus. Geist und Geld feiern höchste und letzte Siege. Das Geld triumphiert in Gestalt der Demokratie. Das Künstlichste und Feinste, was in der Lichtwelt des menschlichen Auges erscheint, etwas Unheimliches und Unwahrscheinliches, fast schon jenseits der Möglichkeiten. Organische Formen. Reif. Herangereift. 47 million people on food stamps. Just a few years ago, it was 29 million. The scary thing is, nearly 50% of the people on food stamps have jobs. This is a situation where, because people depend on the government, they just assume that the government is always going to be there to help them when they're in Abendland. Das Fertigsein. Innere und äußere Vollendung. Das Geld. Allmählich verlieren alle Institutionen Sinn und Gewicht. Der Staatsgedanke erliegt der Gewalt wirtschaftlicher Faktoren. Der Geist der alten Formen stirbt. Das Geld triumphiert in Gestalt der Demokratie. Parlamentarismus. Eindrucksvolles Schauspiel für die Menge der Gläubigen. Illusion einer Selbstbestimmung des Volkes. Während der Schwerpunkt der großen Politik allmählich in Privatkreise, in den Willen von Privatpersonen, große Tatsachenmenschen, formlose Gewalten, das Geld. Allmählich wachsen die Möglichkeiten für den energischen Privatmann. Die Wucht seiner Erscheinung wird zum Schicksal ganzer Völker und Kulturen. Der Zufall großer Tatsachenmenschen. Menschen von cäsarischem Schlag. Cäsarismus. Herrschaft, militärisch und volkstümlich zugleich. Die Partei verschwindet, die Gesinnung. Die abstrakten Ideale. Aller echten Parteipolitik. Theorien sind ein verbrauchtes Schulthema geworden. Lebensstil verflossener Zeiten. Bedeutung hat nur noch die ganz persönliche Gewalt. Das Zeitalter der Riesenkämpfe. Eine allgemeine Entwicklungsstufe vom Umfang wenigstens zweier Jahrhunderte. Das Zeitalter der Riesenkämpfe. Mit innerster Notwendigkeit am Ausgang dieser mächtigen Organismen. Ereignis, das den ersten Jahrhunderten des neuen Jahrtausends angehört. What was absolutely new in the Roman Empire was irreversible concentration of wealth at the top of the economic pyramid. And that's what progress has meant ever since. And you will never get back what we take from you. That's what brought on the Dark Age, and that's what's threatened to bring in the Dark Age again. Der Untergang. Davon der Anfang erst. Der Anfang vom Umfang des Untergangs. Heimkehr aus einer formvollendeten Welt. Ins kosmisch-geschichtslose. Ins Primitive. Hier wird erstmals der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. The key is, when it does go down, we're not going to let them get away with their plan. For total control, police state, financial terrorists controlling everything, digital currency, cashless society. So the best thing to do is prepare for yourself, prepare for your family, because you need to be ready. Do not depend on anybody else but yourself. We know this thing is going down. The establishment knows this thing is going down. It is the destruction of the capitalist economy and of the free market by crony fascists. Menschen von cäsarischem Schlag. An ihnen geht die Allmacht des Geldes allmählich zugrunde. Es handelt sich um die Macht allein. Rückkehr zur Natur. Was übrig bleibt, ist der Kampf um den animalischen Vorteil an sich. Ringkämpfe wütender Menschen, formlose Gewalten mit Fäusten und Zähnen bis zum Zusammenbruch, bis zur schrankenlosen Ausnutzung des Erfolges. Cäsarismus. Die Zeiträume der Biologie kommen wieder zur Geltung. Der Zufall großer Tatsachenmenschen. Erfolg des Stärksten. Der Rest ist Beute. Abendland. Wer nicht begreift, dass sich an diesem Ausgang nichts ändern lässt. Abendland. Der ungeheure Raum. Alltägliches und Dämonisches sind unentwirrbar ineinander verstrickt. Jeder Stein, auf den man tritt. Jedes Werkzeug, das man zur Hand nimmt. Jedes Insekt, das vorüberschwirrt. Die Nahrung. Das Haus. Das Wetter. Können dämonisch sein. Angst. Grundwort jeder Religion. Aus Angst. Die Götterkulte. Aus Angst. Der Staat. Die Ahnenreihe. Das Geschlecht. When you believe, you're already dead and you've got nothing to live for, you fight better than you've ever fought in your life. When your back's to the wall, that's the only time what humans actually choose to evolve at the moment of death. At the moment when we face our destruction. That's when the greatest leaps in human consciousness and the leaps of human heart take place. I'm tired. I'm ready to die. Great, bring it on. I'm not afraid of death at all. That'll be a big relief for me. That'll be graduation. Gotta get out of this goddamn Erlösung. Grundwort jeder Religion. Die Zuflucht des Menschen vor dem Schicksal. Ein ewiger Wunsch. Das Verlangen nach Befreiung von den Ängsten und Qualen des Wachseins, Entspannung der Spannungen des furchtgeborenen Grübelns und Denkens, Lösung und Aufhebung des Bewusstseins von der Einsamkeit des Ich, der starren Bedingtheit der Natur, dem Blick auf die unverrückbare Grenze allen Seins, Alter, Tod. Tod. Der Schlaf erlöst. Auch der heilige Wein. Ebenso der Tanz, dionysische Kunst und jede andere Art von Betäubung. Das Verstehen von Ursachen erlöst. Der Glaube an die gefundenen Zusammenhänge bringt die Weltangst zum Weichen. Die Angst des Wachseins kausal gestillt. Angst des grübelnden Menschen. Zweifel. Das ganze Ringen und Leiden. Das Grübeln. Wird die geheime Logik des Alls berührt oder doch nur ein Schattenbild? Oder doch nur ein Schattenbild. Ein mächtiges Verstehen wollen in beständigem Widerspruch zum Dasein. Im geistigen tiefen Drang der Glaube an ein letztes Etwas, das denkend sich erreichen lässt. Ein Ende des Zertrennens, das keinen Rest mehr lässt. Nicht neue Bilder, sondern Wirklichkeit. Endlich Wirklichkeit. Abendland. Der freie Geist, wie eine Flamme, die prachtvoll aufsteigt und jäh in der Luft. Abendland. Die Erfahrung ist zu Ende. In welchen Formen der künftige Mensch sein Dasein führen wird, ob überhaupt andere kommen werden, ist unbedeutend. Eine Spielerei. Abendland. Der Anfang vom Untergang. Der Anfang erst. Noch Jahrhunderte. Der Untergang im Umfang mehrerer Jahrhunderte. Davon der Anfang erst. Der Anfang vom Umfang des Untergangs. Ein Gedanke, der nicht in die Epoche fällt, sondern Epoche macht. Dunkel vorgefühlt. In einem Einzelnen vorgefühlt. Erst vorgefühlt, dann gefasst. Als Name und Schicksal gefasst. Abendland. Hier wird erstmals der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Die welthistorische Entwicklung in wesentlichen Zügen. Große Umrisse, nun auch vorwärts. Das Mittel, tote Formen zu erkennen, ist das mathematische Gesetz. Das Mittel, lebendige Formen zu verstehen, ist die Analogie. Wer nicht begreift, dass sich an diesem Ausgang nichts ändern lässt, zwingend. Schicksal eben. Wie die Pflanzen sind wir. Organische Formen. Reif. Herangereift. Geburt. Aufstieg. Vollendung. Untergang. Am Ende immer Untergang. Untergang des Abendlandes. Eine Spengler-Musik. Von Tom Peukert. Nach dem Originaltext von Oswald Spengler. Es sprachen Martin Bross, Matthias Hase, Sascha X, Hedi Kriegeskotte und Stefan Wilkening. Musik Zeitblom. Technische Realisation Benno Müller vom Hofe und Mechthild Austermann. Regieassistenz Anne Krämer. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2016. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.